Hello, hello again. Hallo, hallo und nochmal hallo. So I really, really do hope that now you have an incredible, positive, wonderful, good fear of God in your heart. Ich hoffe wirklich sehr, dass du jetzt eine unglaubliche, positive, wunderbare und gute Gottesfurcht in deinem Herzen hast. You know, and awe for the Almighty God. Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. But also you should now be very thankful that you have the opportunity to work with him and get a reward in the end too. Du solltest aber auch dankbar sein, dass du die Möglichkeit hast, mit ihm zu arbeiten, um am Ende auch eine Belohnung zu bekommen. So verse 16. Vers 16. Don't you realize that together you have become God's inner sanctuary? Erkennt ihr nicht, dass ihr zusammen zu Gottes innerem Heiligtum geworden seid? And that the Spirit of God makes his permanent home in you. Und dass der Geist Gottes seinen ständigen Wohnsitz in euch hat. It's very interesting. Es ist sehr interessant. Because here the Apostle Paul says together. Dass der Apostel Paulus hier zusammen sagt. You know, the other version that we know is says that we are the temple of the Holy Spirit. In der anderen Version, die wir kennen, heißt es, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. But look, he's not talking about you individually being the inner sanctuary or the temple of the Spirit of God. Er sagt hier nicht, dass du als Einzelperson das innere Heiligtum oder der Tempel des Geistes Gottes bist. He is saying that at another place, which is 1 Corinthians 6, verse 19. Das sagt er an anderer Stelle, nämlich in 1. Korinther 6, Vers 19. But here he is saying, you together. Aber hier sagt er, ihr zusammen. So look, if you don't understand that the church is never individual people, but it's a body built together. Wenn wir verstehen, dass die Gemeinde niemals aus einzelnen Menschen besteht, sondern aus einem Leib, der zusammengefügt ist, then we understand that we can only be the perfect sanctuary of God if we walk in that unity. Dann verstehen wir, dass wir nur dann das perfekte Heiligtum Gottes sein können, wenn wir in dieser Einheit leben. You know, both things are true. I am the temple of the Holy Spirit. Of course I am. That's why he wants to express himself through me. Beides ist wahr. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Natürlich bin ich das. Deshalb will er sich durch mich ausdrücken. But also we, as we allow him to build us into a body, we become his sanctuary too. Aber auch, wenn wir ihm erlauben, uns zu einem Leib zusammenzubauen, werden wir zu seinem Heiligtum. And he desires to express himself through us corporately. Und er sehnt sich danach, sich durch uns als Gemeinschaft auszudrücken. You know, I love it when the Holy Spirit expresses himself through me individually. I think it's a beautiful thing. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist sich durch mich als Einzelperson ausdrückt. Das ist wunderschön. But when we see how he expresses himself through a body, corporate people together, it's also incredibly beautiful. Doch, es ist auch unglaublich schön, wenn wir sehen, wie er sich durch einen Leib, eine Gemeinschaft von Menschen ausdrückt. We've seen this so many times at our EPS, the School of the Prophetic and Supernatural. Wir erleben das so oft bei unserer EPS, der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. You know, we are there together and then suddenly we see that together, as a unity, as a body, the Spirit of God is just expressing itself. Wir sind zusammen und dann sehen wir plötzlich, dass der Geist Gottes sich durch uns als Einheit, als Leib ausdrückt. And this is something that we have to always desire and seek after. Und das ist etwas, das wir uns immer wieder wünschen und anstreben müssen. That over and over and over again. Dass wir immer und immer wieder. We have the attitude, Lord, we want to be built together by you. Die Einstellung haben, Herr, wir wollen von dir zusammengebaut werden. So that you can express yourself through us as we walk in unity. And unity is really very simple. Damit du dich durch uns ausdrücken kannst, wenn wir in Einheit leben. Why is unity so simple? Warum ist Einheit so einfach? Jesus is the foundation, Jesus is the focus, Jesus is the center, we are in unity. Jesus ist das Fundament, Jesus ist der Fokus, Jesus ist das Zentrum, wir sind in Einheit. So that's what we need to really long for and desire. Danach müssen wir uns wirklich sehnen und streben. And look. Schau. It's very interesting that the Bible says that God, the Spirit of God, makes his permanent home in us plurally. Es ist sehr interessant, dass die Bibel sagt, dass der Geist Gottes seinen ständigen Wohnsitz in uns, in der Mehrzahl hat. Think about this. Denk darüber nach. I heard somebody say, and I thought a lot about that statement. Ich habe jemanden sagen hören, darüber habe ich viel nachgedacht. that if you would take the Holy Spirit out of most church meetings, nobody would realize. Dass, wenn man den Heiligen Geist aus den meisten Gemeindezusammenkünften herausnehme, es keiner merken würde. Now, let me ask you a question. Ich frage dich. If the church, the people built together, are the sanctuary of the Holy Spirit, wenn die Gemeinde, die zusammengebauten, zusammengefügten Menschen, das Heiligtum des Heiligen Geistes sind, then whenever the people are together, shouldn't there be an expression of the Holy Spirit? Sollte dann nicht jedes Mal, wenn die Menschen zusammen sind, der Heilige Geist zum Ausdruck kommen? Shouldn't it be the most normal thing that as soon as Christians meet together, the Holy Spirit expresses himself? Sollte es nicht das Normalste sein, dass der Heilige Geist sich äußert, sobald Christen zusammenkommen? It's supposed to be. So sollte es tatsächlich sein. And we see that in the Corinthians. That's what happened there. Wir sehen das bei den Korinthern. Genau das geschah dort. So I've asked myself the question, why is there so little expression of the Holy Spirit when the body meets together? Ich frage mich, warum der Heilige Geist so wenig zum Ausdruck kommt, wenn der Leib Christi zusammenkommt. No, I cannot tell you for sure, but I can tell you what I think. Ich bin mir da nicht sicher, doch ich sage dir, was ich denke. I believe it is because we are so focused on our selfish, self-centered individual life. Ich glaube, es liegt daran, weil wir so sehr auf unser egoistisches, egozentrisches, individuelles Leben konzentriert sind. What does it mean? Was bedeutet das? We get together so that we can be blessed. Wir kommen zusammen, damit wir gesegnet werden können. We get together so that we can express our ministry. Wir kommen zusammen, damit wir unseren Dienst ausüben können. We can get together so that we get something out of it. Wir kommen zusammen, damit wir etwas davon haben. Well, no wonder there is no expression of the Holy Spirit. Kein Wunder also, dass der Heilige Geist nicht zum Ausdruck kommt. We get together with our agenda and the Holy Spirit said, hang on a minute, it's my home. I decide what's happening here. Wir kommen zusammen mit unserem Programm und der Heilige Geist sagt, Moment mal, das ist mein Haus. Ich bestimme, was hier passiert. But because he never forces himself, da er sich aber nie aufzwingt, that's why he doesn't push it himself into the place. Drängt er sich auch nicht an diese Stelle. Dream with me. Träume mit mir. Every time the people of God get together, they get together with this attitude. Jedes Mal, wenn das Volk Gottes zusammenkommt, kommt es mit dieser Einstellung zusammen. Holy Spirit, be your dwelling place. Heilige Geist, wir sind deine Wohnstätte. Every one of us who meet together, lay down our own agenda. Jeder von uns, der hier ist, legt sein Programm nieder. From the worship leader to the preacher. Vom Lobpreisleiter bis zum Prediger. Everybody. Jeder. Holy Spirit, it's your house. Heiliger Geist, es ist dein Haus. Do what you want. Tu, was du willst. Let Jesus be the center. Lass Jesus das Zentrum sein. I tell you what, there would be an expression of the Spirit of God when we meet. Dann würde der Geist Gottes zum Ausdruck kommen, wenn wir uns treffen. I hope that becomes a cry in your heart. Ich hoffe, das wird zu einem Schrei in deinem Herzen. See you tomorrow. Bis morgen.